Hallo, hier ist Renato Steffen. Hört doch alle das Wölferradio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, North in the complete defense. Brilliant stuff, oh, it's got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio, der ersten regulären in der Saison 2020-2021. Und wir reden natürlich über die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg, auch nach dem Europa-League-Spiel und vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Leverkusen. Und da wird Thomas Hiete zu Gast sein vom Kicker. Und ja, das Spiel in Leverkusen oder gegen Leverkusen ist natürlich auch Thema. Da rede ich mit meinem Podcast-Kollegen von Bayer, nämlich mit Kevin Scheuren. Im Blickpunkt. Herzlich willkommen noch einmal hier im Wölferadio zum Auftakt, zum regulären Auftakt in die Saison 2020-2021, die natürlich unter ganz, ganz besonderen Vorzeichen steht. Und ja, freue mich sehr, sehr, dass ich das Ganze auch diskutieren kann, die Lage beim VfL Wolfsburg mit, ja, natürlich einem ausgewiesenen Experten der Materie. Und das ist Thomas Hiete vom Kicker Sportmagazin. Grüß dich, Thomas. Hallo Lenny, grüß dich. Ja, ganz allgemeine Frage natürlich am Anfang. Bundesliga geht wieder los an diesem Wochenende. Wie sieht denn bei dir die Vorfreude aus überhaupt? Also so als, ja, einer, der es als Beruf hat, den Fußball in Anführungsstrichen und ja, ich sag mal auch sehr, sehr interessiert und dicht dran ist auch an der Bundesliga. Die Vorfreude bei mir ist sehr, sehr groß, weil ich ja nicht nur das beruflich mache, sondern auch Fußballfan bin und das ändert sich irgendwie auch nicht, selbst wenn man das Ganze dann auch als Arbeit ansehen muss. Nee, ich freue mich drauf und hoffe irgendwie, dass das alles gut geht, wenn ich jetzt schon sehe, dass das erste Spiel jetzt dann doch ohne Zuschauer stattfindet, dass manche Städte schwer am Wackeln sind, dann habe ich so eine gewisse Skepsis dabei und bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so gut zu Ende geht, aber erst einmal herrscht Vorfreude auch darauf, dass man das jetzt am Wochenende wahrscheinlich hier und da erstmals auch wieder Zuschauer im Stadion sein werden. Das heißt, darauf freust du dich mit am meisten, weil theoretisch Fußball konntest du ja auch vorher gucken, also auch wenn es ja, im Fernseher ist. Ich fand das in der Tat auch gar nicht so schlecht, weil der komplette Fokus wirklich auf diesen 90 Minuten und dem Fußballspiel an sich lag und das fand ich gar nicht so schlimm. Trotzdem habe ich das jetzt neulich, als ich auch in Magdeburg dann beim Testspiel das erste Mal gegen den VfL wieder so eine gewisse Atmosphäre erlebt habe, schon gemerkt, da gibt es auch Sachen, die gefehlt haben. Manche Sachen, wenn man jetzt nach Dresden guckt und auch da, die man dann noch klarer auf der Tribüne hört, wenn nicht so viele da sind, haben nicht gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand es auch ganz schön zu sehen, als Lino Kasten und Niklas Klinger vor dem Spiel zum Aufwärmen auf den Rasen gekommen sind in Magdeburg und da waren so ein paar vereinzelte Magdeburger, die ausgepfiffen haben, da haben die sich angelacht und man hat das Gefühl, die freuen sich auch, dass sie zumindest mal wieder ausgepfiffen werden. Also solche Emotionen fehlen und darauf freut mich tatsächlich so ein bisschen eine gewisse Atmosphäre. Ja gut, wer freut sich schon, dass er ausgepfiffen wird? Also. Ja, in dem Fall schien es mir fast so, dass das mal wieder ein willkommener Ton war für die. Okay, also dann etwas, was man doch vermisst hat. Kommen wir zum Sportlichen. Gestern Europa League gewesen, Europa League Qualifikation gegen Kukesi in Albanien, 4-0, relativ deutlich das Ergebnis gewesen. Welche Erkenntnisse nimmst du mit aus dem Spiel? Also, wenn Maximilian Arnold, das werden wir vielleicht im Laufe des Tages oder morgen noch erfahren, da jetzt sich nicht schwerer verletzt hat, dann glaube ich, war es erstmal wichtig, wenn man auch den Rasen gesehen hat, dass da keine ganz schweren Verletzungen davongetragen wurden, hoffentlich. Und ansonsten war das tatsächlich ein reines Pflichtprogramm mit langer An- und langer Rückreise. Aber um ehrlich zu sein, auch wenn es hier und da im Spiel so ein paar Situationen gab, wo das Ganze hätte kippen können, mussten sie das gewinnen. Und das haben sie dann letztendlich auch sehr, sehr souverän runtergespielt mit leichten Abzügen, was den einen oder anderen Wackler in der Defensive anging. Aber ansonsten hatte ich dann zu keiner Zeit das Gefühl, dass die da irgendwie auszuscheiden drohen. Was mich so ein bisschen, bevor wir auf das Thema Maximilian Arnold nochmal kommen und was dann ein eventueller Ausfall bedeuten würde, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass die Albaner spritziger gewirkt haben. Also die waren irgendwie, ich will nicht sagen griffiger, aber der, also die ersten zwei Meter im Antritt immer, hatte ich das Gefühl, die waren irgendwie griffiger als der VfL und ein bisschen spritziger. Also eigentlich hätte dort die Liga ja auch starten sollen. So gesehen könnte man sagen, die müssten in der Vorbereitung auch schon etwas weiter sein, ob das jetzt die Gründe sind. Ich glaube schon, dass das dann der Außenseiter automatisch ein bisschen griffiger, spritziger sein muss, um da überhaupt eine Chance zu haben. Und der VfL das dann doch schon so ein bisschen mit Auge auch macht, ohne da an die 100% voll ran zu donnern, um da drei Tage vor dem Bundesliga-Start da gegen so eine Mannschaft, die ja da auch durchaus sehr rustikal gespielt hat, da ins Risiko zu gehen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das wirklich Rückschlüsse darauf zulässt, dass der VfL jetzt nicht spritzig, nicht fit oder was auch immer ist. Rustikal ist gut, da war ja Treterei. Das war sehr schön. Also der Schiedsrichter hatte die gelbe Karte mehr außerhalb seiner Tasche als innerhalb der Tasche. Wenngleich, ich fand, er hat es da auch ein bisschen übertrieben mit den gelben Karten. Aber ist okay, so hatten sie einen Gegner, der sich da gewehrt hat und die sind einigermaßen heil rausgekommen. Deswegen alles gut, wie ich finde. Maximilian Arnold musste dann verletzt raus. Hast du denn Erkenntnisse, also irgendwie ging es in irgendeine Richtung, Diagnose, was es sein könnte? Also das, was gestern Abend vom VfL die Mitteilung war, lautete, dass es tatsächlich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein soll. Und da hieß es, sie gehen davon aus, dass er nicht schlimmer verletzt ist. Das werden jetzt natürlich, das hieß es anfangs bei Kevin im Bar auch alles halb so wild, als er von der Nachbarn schon wiederkam und jetzt ist er ein Ausfall. Aber das war jetzt die erste Diagnose aus Albanien, die da kam. Alles andere wird sich da jetzt heute. Ja, ketzerisch könnte ich sagen, wenn der VfL Wolfsburg sagt, Vorsichtsmaßnahme nicht so schlimm, dann drohen 4 Wochen Ausfall. Aber ja. Aber dann drücken wir mal die Daumen, was das angeht. Du hast die Wackler in der Defensive angesprochen. Klar, eine Viererkette, die vor allen Dingen, ich sag mal, aus einem Spieler besteht, der da noch nie gespielt hat, mit Felix Klaus, einem Neuzugang mit Maxence Lacroix, einen ja, Langzeitverletzten und auch ja ebenfalls nicht auf seiner Idealposition spielenden Joshua Guillaume-Vogie und ja auf der linken Seite ein Paulo Ottavio, der auch erst nach einer langen Verletzung zurückgekommen ist. Dass das nicht so funzen kann, ist ja auch klar. Aber man hat doch gesehen gegen so eine Mannschaft wie Kokeji, dass da der VfL durchaus Probleme hat. Da wird einem so ein bisschen Angst und Bange, was das Spiel gegen Leverkusen angeht, ehrlich gesagt. Dir auch? Ja, Angst habe ich sowieso nicht, weil mir das letztendlich dann egal ist, wie die spielen. Aber ich glaube, der Wolfsburger an sich muss sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen, gerade was die Position hinten rechts betrifft. Da hat man auch gestern in der Strafschusssituation oder auch beim Lattenschuss, das ging dann letztendlich über Felix Klaus' Seite. Und da muss man sich schon Gedanken machen, das wird sich auch der VfL machen, ob sie jetzt so in die Saison reingehen wollen. Denn es geht Schlag auf Schlag und da kann in ein paar Wochen schon vieles verloren sein. Oder ob die da nicht nochmal tätig werden. Und da glaube ich schon, wenn ich jetzt auch die Besetzung der Innenverteidigung sehe, Lacroix lag dann ein, zwei Mal am Boden, da denkt man sich, oh Gott, wenn selbst jetzt dieser 20-jährige Neuzugang ausfällt, was ist dann eigentlich? Deswegen glaube ich, einen Innenverteidiger zu holen, der auch Rechtsverteidiger spielen könnte, spielt in den Gedanken von Jürgen Schmadtke und Marcel Schäfer mit Sicherheit eine Rolle, um diese Zeit zu überbrücken, bis Kevin Mbabu und auch William dann irgendwann in ein paar Wochen zurück sein mögen und auch um eine Alternative in der Innenverteidigung zu haben. Denn da haben wir auch gesehen, Jeffrey Boomer spielt offenbar gar keine Rolle mehr. John Anthony Brooks hat in der Vorbereitung nicht die Signale bekommen, dass der Trainer voll und ganz auf ihn setzt und ihm vertraut. Und dann haben wir da schon Tim Siersleben, Marcel Tisserand ist weg. Also da ist der VfL aktuell, wie ich finde, relativ dünn aufgestellt. Kaderplanung kommen wir auch gleich nochmal drauf. Einmal noch beim Spiel oder in Erkenntnis von Albanien jetzt bleibend. Oliver Glasner hat gesagt, er sieht noch Luft nach oben. Da meint er wahrscheinlich seine Mannschaft insgesamt. Aber bei wem siehst du denn vor allen Dingen noch Luft nach oben? Also wenn du da jetzt mal einen Spieler greifst. Also ich glaube, Oliver Glasner hat in diesem einen Jahr, in dem er jetzt da ist, noch nie gesagt, nun bin ich vollends zufrieden und nach oben ist keine Luft mehr. Geht also ja auch Luft, nicht, ehrlich das gesagt. Geht auch nicht. Das geht auch nicht und das würde auch nicht sagen, wenn er wahrscheinlich gar nichts mehr zu merken fände. Aber ja, Luft nach oben, klar, hinten rechts haben wir gerade angesprochen. Allein die Tatsache auch, dass er dann gestern im Laufe des Spiels Jérôme Roussillon eingewechselt hat für Felix Klaus, das zeigt, da hinten ist er sich noch nicht ganz sicher und dann ist er noch nicht ganz zufrieden. Xaver Schlager ist, finde ich, jemand, bei dem man anfangs gedacht hat, wow, jetzt geht er völlig durch die Decke, auch als er direkt nach seiner schweren Verletzung in der vergangenen Saison zurückkam, dachte man, wow, was für ein Spieler. Seit einiger Zeit habe ich so das Gefühl, wow, der schleppt sich so ein bisschen über den Platz und da fehlen mir so ein bisschen die Impulse. Wenn ich Josip Brekalo sehe, da ist ganz viel Luft nach oben, wenn er solche Spiele wie gestern abliefert, und die wiederholen sich bei ihm leider noch viel, viel zu häufig, dass er so dermaßen abtaucht und eigentlich sein ganz großes Potenzial so gar nicht auf den Platz bringt. Und ich glaube, das sind so die Spieler und die Positionen, bei denen der Trainer noch ganz besonders viel Luft ausmacht. Das heißt, wenn man das jetzt mal auf Gewinner, Verlierer der Vorbereitung runterbricht, wie man es ja immer gerne so tut, also so eher Brooks, Brekalo, ein bisschen eher so die Verlierer. Wer sind für dich die Gewinner? Also Veros hat gestern immerhin mal wieder getroffen. Ihn jetzt gleich als Gewinner zu bezeichnen, weiß nicht, mag ein bisschen früh sein. Der ist aber bis gestern ohne Tor in der Vorbereitung gewesen. Also das ist schon erstaunlich für einen, der sonst Torjäger vom Dienst ist. Renato Steffen zeigt auch direkt wieder, dass mit ihm zu rechnen ist. Admir Mimedi hat, seitdem er jetzt dann endlich wieder fit ist, gezeigt, dass, wenn er fit ist, ganz wichtig sein kann für die Mannschaft, was diesen ganzen Rhythmus angeht, was mal ein bisschen Cleverness angeht, was auch die Torgefahr aus der Tiefe angeht. Da ist Mimedi wirklich wichtig, hat auch gestern dann auch wieder sein Tor gemacht. Und Maximilian Arnold ist insofern Gewinner, als dass er wirklich mittlerweile diesen Status hat, egal wer da kommt und egal wer da spielt, Arnold spielt immer, und das hat er lange Jahre nicht, und das hat er auch jetzt wieder zementiert, würde ich sagen. João Victor? Ist an wahnsinnig vielen Toren beteiligt. Ich weiß, der hat in Wolfsburg einen sehr, sehr schweren Stand. Aber wenn ich, nachvollziehbar wenn ich jetzt mein, für dich oder nicht? Ja, das Problem war so ein bisschen... Der hat schon viele komische und schlechte Aktionen drin in seinem Spiel. Auch in diesem ganzen ersten Jahr, der wurde natürlich sehr, sehr gestützt vom Trainer, der ihn nun auch gut kannte und immer wieder gebracht. Und das hat ihn natürlich schon so ein bisschen, wofür er dann letztendlich gar nichts kann, die Rolle des Lieblingsschülers, des Trainers eingebracht, der dann immer Fünfen geschrieben hat oder regelmäßig Fünfen geschrieben hat, aber trotzdem immer wieder vorne an die Tafel durfte und zeigen durfte, wie es geht. Ich finde jetzt, wenn man die letzten Spiele sieht, die Testspiele auch in Köln, da war er an, wenn nicht sogar an allen dreien, mindestens an zwei Toren direkt und indirekt beteiligt. Er war in Magdeburg an Treffern beteiligt. Er war im Pokal jetzt hat er zwei Tore gemacht und hat auch noch Chancen vorbereitet. Da hat er auch wieder ein bisschen was vergurkt, aber das ist bei ihm immer mit drin und ist auch gestern direkt da. Also ich finde schon, dass er aktuell andeutet, dass er einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und grundsätzlich, wenn wir bei den Gewinnern sind, müssen wir natürlich auch den Kapitän Joshua Gilavogui hervorheben, der es, glaube ich, wirklich schwer gehabt hätte, wenn er jetzt im Mittelfeld geblieben wäre, weil Arnold dort gesetzt ist. Und daneben sind dann Schlager und Gerhard, die es grundsätzlich auch nicht so schlecht machen. Und dass er jetzt dann da hinten diese Rolle offenbar kriegt, auch um als Hilfe für Lacroix da zu sein, das macht ihn dann natürlich auch zum Gewinner. Und abgesehen von diesen Schnitzern gestern, finde ich, hat er es in der Vorbereitung weitestgehend auch gut gemacht. Gestern wirkt er hier und da nicht ganz sattelfest. Aber ja, es gibt sie auch, die Gewinner. Kaderplanung haben wir eben schon mal angesprochen. Würde ich logischerweise auch nochmal eingehen auf das Thema Rechtsverteidiger. Da gab es auch unter den VfL-Fans einige Diskussionen nach dem Motto, war ja wieder klar, man William verletzt, hat man nicht reagiert, Babu dann jetzt auch noch verletzt, fällt auch ein bisschen länger aus. Das wäre ja wohl dann schlechte Kaderplanung in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite generell das Thema, Jörg Schmadtke hat gesagt, es gibt noch so zwei, drei Sachen, die sind da noch im Kopf, wer da noch kommt. Was passiert noch aus deiner Sicht? Also erstmal vielleicht das Thema Rechtsverteidiger, schlechte Planung vom VfL insgesamt oder nachvollziehbar? Also vor einer Woche bis zum Babu-Verletzung hättest du einen Babu gehabt als Bank, finde ich mittlerweile. Der hat sich so entwickelt, anfangs hat man gedacht, oh Gott, was haben die da geholt? Dann hat er doch gezeigt, dass er mit seiner Robustheit und Schnelligkeit und auch Stabilität in der Defensive seine fußballerischen Schwächen durchaus kaschieren kann. Jetzt hat er sich verletzt, dann hätte man gesagt, okay, Marcel Tisserand ist so ein Spielertyp, den sie jetzt bräuchten, Innenverteidiger, der rechts spielen kann, den haben sie jetzt abgegeben. Deswegen klafft da jetzt natürlich schon eine Lücke. Sie hatten gehofft und geglaubt, dass William ein bisschen früher zurückkommt. Das scheint sich auch zu ziehen, sodass sie da ganz klar jetzt ein Problem haben. Und Felix Klaus kann nicht die Dauerlösung sein. Und die Frage ist, ob sie ihm die Übergangslösung zutrauen. Und wenn ich das Spiel gestern sehe, da kommen dann schon so ein bisschen Zweifel auf, wenn man überlegt, das war jetzt ein zweitklassiger albanischer Gegner, wenn jetzt Bayer Leverkusen mit Diaby und Konsorten da über die Seite schießt, da muss man sich schon Gedanken machen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie bis zum Sonntag da jemand anders hinstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie diese Roussillon-Lösung auf rechts dann für die Stabilität und für die Geschwindigkeit dann gegen Diaby durchaus in Erwägung ziehen. Und zumal es Paulo Otavio links, finde ich, wenn er spielt, macht er es eigentlich fast durchgehend gut, sowohl defensiv als auch offensiv. Und die zwei, drei Dinge, die da noch im Kopf sind, ist irgendwas konkret, was du gehört hast? Also da muss ich sagen, hält sich die sportliche Führung sehr, sehr bedeckt, was auch völlig in Ordnung ist. Mein Gefühl sagt mir, die werden noch richtig was machen. Die werden noch ein, zwei Leute holen, wo man erstmal sagt, wow, jetzt kommt der VfL aber doch nochmal um die Ecke. Doch so? Spektakulär, gehst du? Das ist mein Gefühl. Also es ist jetzt nicht so, die haben jetzt aktuell... Also namhaft, um das zu präzisieren, namhaft, was da passiert. Ja, durchaus, kann ich mir vorstellen. Jetzt wurde gestern, kam auf einmal so ein Luka Jovic auf von Real Madrid, der in der Bundesliga durchaus auch schon seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt hat. Keine Ahnung, ich konnte es bislang auch nicht abklopfen, ob irgendwas dran ist. Das kam so ein Gerücht aus Spanien hoch. Das wäre ja durchaus schon mal was Namhaftes, ob der jetzt genau derjenige wäre, den sie suchen, weil es heißt ja für vorne immer, sie suchen jemanden mit Tempo und Tiefgang. Da ist er auch mehr der klassische Strafraumstürmer. Aber ich habe schon das Gefühl, und das hat der Trainer ja neulich auch angedeutet, wir sind noch nicht fertig, dass da durchaus noch was Richtiges kommt. Und wenn man ehrlich ist, also die sind jetzt Sechster geworden und Siebter geworden, die haben jetzt gerade mal für Wolfsburg sehr wenige, in Anführungszeichen, 10 Millionen Euro für zwei Perspektivspiele ausgegeben. Da müsste auch noch ein bisschen Geld vorhanden sein, wenn man sieht, dass die für Felix Udukay per Option jetzt dann nochmal 7 Millionen und vorher schon ein bisschen mehr. Also das Gesamtpaket bewegt sich im Bereich der 10 Millionen, womit diese beiden Spieler schon abgedeckt werden. Und dann für ein Tisserand, wenn man alles zusammenrechnet, wird es auch auf 4 Millionen kommen. Da dürfte noch Luft sein. Und ich glaube schon, dass die da noch richtig was tun werden. Denn, und das ist die perfekte Überleitung, die du mir quasi gibst, der VfL ist ja auch noch auf einer weiteren Mission. Also nicht nur, ist ja mal das Ziel, dreimal in Folge in den Europapokal zu kommen oder in die Qualifikation zu kommen, was man in Wolfsburg noch nie geschafft hat, sondern Jörg Schmadtke hat es ja auch angesprochen oder auch Michael Meeske rund um den Verein, das Thema Mission Euphorie. Ist natürlich schwierig, wenn es jetzt nicht nur am Sportlichen liegt und in Zeiten von Corona, wenn nicht so viele Zuschauer ins Stadion dürfen, aber das ist ja ein Thema, was der VfL Wolfsburg angehen will und muss. Wie beurteilst du das und was kann der Verein denn gerade auch in diesen Zeiten da tun? Also wenn es nicht nur daran liegt, ob du jetzt Sechster, Siebter oder Fünfter wirst. Also ich habe da gerade die Tage mit Adne Memedi auch drüber gesprochen, der selbst auch sagt, ja, das stimmt, die Euphorie fehlt ein bisschen und er kann es sich auch nur schwer erklären. Er macht es ein bisschen an den Heimspielen fest, der vergangenen Saison, auch als Zuschauer da waren. Da haben sie halt viel vergurkt und da waren jetzt auch wenig Höhepunkte drin in dem Ganzen. Und da haben sie sich vorgenommen, dass sie da deutlich mehr Punkte holen wollen und auch entsprechend auch die Fans zurückholen wollen. Woran das jetzt genau liegt, also ich finde, die Euphorie war natürlich immer da, wenn der Erfolg da war. Das ist dann auch relativ leicht. Und wenn Namen da waren wie Kevin De Bruyne, das war relativ simpel, da eine Euphorie zu entfachen. Und ich glaube, letztendlich steht und fällt es mit dem sportlichen Erfolg, der ja eigentlich da ist, aktuell mit Platz 6 und Platz 7, aber irgendwie, die wurden jetzt Siebter, das stand zwischen Hoffenheim und Freiburg. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie so richtig vom Hocker reißt. Es waren keine rauschenden Europapokalnächte dabei, wenn man zu Hause gegen Alexandria, das war auch den Gegnern dann letztendlich geschuldet. Da war jetzt auch nichts dabei, wo du sagst, boah, geil, jetzt haben die gerade mal eine internationale Topmannschaft zu Gast und die haben sie aus dem Stadion gefeuert. Es gab wenig Anlässe, um irgendwie euphorisch zu werden. Und wenn man solche Spiele wie Leverkusen nimmt, das war dann schon in der Corona-Zeit, das war in Leverkusen. Und das waren letztendlich auch nur wirklich die Ausnahmen, wo man das Gefühl hat, jetzt ist da eine Mannschaft auf dem Platz, die reißt irgendwie mehr mit und nimmt von außen so ein paar mit. Das heißt, für dich ist das auch eher so der sportliche Aspekt. Nach dem Motto, läuft es sportlich noch ein bisschen attraktiver, dann kommt auch die Euphorie. Also da gibt es jetzt nichts abseits oder drumherum, wo du sagst, da muss man eigentlich auch mal ran. Gibt es definitiv. Aber ich finde, also da hat der VfL mittlerweile auf der Führungsebene mit Jörg Schmadtke einen wahnsinnig erfahrenen und auf allen Stationen erfolgreichen Manager im Amt. Da hat der VfL mit Marcel Schmadtke die Identifikationsfigur schlechthin auf Marcel der Schmadtke finde ich übrigens sehr schön. Habe ich Marcel Schmadtke gesagt? Ja, sehr schön. Sind die so eng miteinander schon? Aber die sind tatsächlich sehr, sehr eng miteinander verbandelt und kommen auch gut aus und das passt total gut. Allein, also diese Ruhe und diese Konstanz auch mit Frank Witter noch dazu als Aufsichtsrat, der sich im Vergleich zu Francisco Javi Garcia Sanz, der vorher im Amt war, wie ich finde, sehr, sehr angenehm zurücknimmt und dafür totale Ruhe gesorgt hat. Ich meine, vorher war es echt so, dass wenn es gut lief, war auf einmal der Aufsichtsratsboss auf dem Trainingsplatz zu sehen. Wenn schlecht lief, musste er sich auch zeigen. Frank Witter hält sich da sehr, sehr angenehm zurück, ohne da desinteressiert zu sein. Also die sind da schon im engen Austausch miteinander. Ja gut, aber Ruhe ist ja das Gegenteil von Euphorie, um da mal einzugehen. Ruhe ist das Gegenteil von Euphorie. Da müsste der VfL aber grundsätzlich erstmal glücklich sein, dass diese Ruhe und diese Kontinuität auf diesen Positionen jetzt herrscht und dass wir mit Marcel dort jemanden haben, der den VfL mehr lebt und liebt wie kaum ein anderer oder wahrscheinlich wie gar kein anderer. Das ist grundsätzlich erstmal perfekt, um zufrieden zu sein. Aber Zufriedenheit ist der bekannte Stillstand. Irgendwie muss finde ich, dieser Funke auf dem Rasen überspringen. Und das war zumindest im letzten Jahr deutlich zu wenig, wie ich finde. Gut, beim Überspringen wird es ein bisschen schwierig, wenn dann auch solche Sachen jetzt halt laufen wie mit der Zuschauerdiskussion Corona-bedingt. Zuerst sollten 6.000 aufgrund des bundesweit eingesetzten oder übereingekommenen Absprache zwischen den Bundesländern und auch letztendlich der Liga. Jetzt dürfen in Wolfsburg dann doch nur wieder 500 rein, ziemliches Hickhack, weil, und da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, das Land Niedersachsen einfach sagt, wir sind nicht so schnell in der Überprüfung, während das in anderen Bundesländern offensichtlich schneller funktioniert. Also ich habe ja ein Verständnis dafür, wenn so Infektionsgeschehen wie in München dazu führt, dass man sagt, das geht nicht, aber in Wolfsburg und in Niedersachsen, ich meine, ich glaube, das ist die einzige Großveranstaltung mehr oder weniger, die wir hier hätten im Land dieses Wochenende und da ist man... Jetzt am Samstag und da ist es tatsächlich genauso Hannover gegen Karlsruhe, wenn man das noch als Großveranstaltung dazu zählen möchte in der zweiten Liga. Ja, aber dann nehmen wir den Sonntag. Aber da betrifft es die natürlich auch und das verwundert mich auch, dass die Bürokratie in diesem Fall in Niedersachsen so gewaltig ist, dass da jetzt nichts anderes möglich war. Okay, denn weil nur in 5 Tagen wirst du ja ein vorliegendes Konzept eigentlich ja überprüfen können. Und ganz davon abgesehen, die örtliche Behörde hatte ja zugestimmt. Das war jetzt ja sozusagen nur noch eine Oberschlägt-Untergeschichte, wo vorbehaltlich, dass das Land da sagt. Und da habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob da war der Behördenleiter im Urlaub oder so oder hat am Wochenende was Besseres vor. Aber das finde ich dann schon bemerkenswert, zwar im negativen Sinne. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass bei ganz vielen VfL-Fans, die sich jetzt gefreut hatten, dann auch wieder ins Stadion zu dürfen, so ein Downer eingesetzt hat. Also da kriegt der Verein nochmal einen auf den Deckel, wo er gar nichts für kann, sagen wir es mal so. Dafür kann er nichts. Und in Bayern war es möglich, in München von 20% auf 10% innerhalb von kurzer Zeit zu reduzieren und gestern nochmal komplett abzusagen, wie Zuschauer. Also diese Flexibilität fehlt mir jetzt in Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob das Sturmfest und Erdverwachsene dazu führt, aber irgendwie wäre es schon ganz nett gewesen. Ja gut, dann ist das Sturmfest und Erdverwachsen ja ein großer Unterschied nochmal zu Hannover und Wolfsburg, weil in Wolfsburg ja gesagt wird, ist okay, wir können das, wir kriegen das hin oder es klappt schon. Und in Hannover sagt man im Moment, so schnell schießen die Preisen nicht, sagen wir es mal so. Ja, der VfL wäre definitiv, also das scheint klar zu sein, wäre vorbereitet gewesen und da sind auch, ist alles durchgeplant, wer da mit wem sitzen darf und so weiter und so fort. Also, ja gut, wir drücken mal die Daumen, dass das dann vielleicht zum Spiel gegen Augsburg dann wieder passt, weil wie gesagt, die Stimmen haben mich sehr, sehr deutlich erreicht, dass da großes Unverständnis herrscht auf Seiten der VfL-Fans, dieses Hin und Her und dass da jetzt letztendlich diese Geschichte dann nicht klappt am Sonntag mit 6.000 Zuschauern. Wären wir nochmal sportlich zum Schluss, Thomas, und zwar einmal die Frage, auf wen wird es denn diese Saison besonders ankommen und auf was beim VfL? Dass man gut reinkommt. Das Auftaktprogramm deutet ja darauf hin, dass man durchaus gut in die Saison starten könnte. Also erst einmal kommt es auf Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer an, um zu sehen, was die bis zum 5. Oktober dahin zaubern. Bleibt Wout Weghorst. Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hat er gestern noch mal allen potenziellen Interessenten gezeigt, ich schieße noch Tore und ich bin noch da. dass von ihm die Bereitschaft da ist, das ist klar, dass der VfL ihm signalisiert hat, dass wenn etwas kommt und sie sich mit ihm zusammensetzen würden, ist auch bekannt. Deswegen würde ich das erstmal abwarten. Ansonsten bleibt er natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Ansonsten brauchst du diese Achse. Kuhn-Castells hat gestern gezeigt, dass auf ihn, nachdem die Rückrunde jetzt nicht ganz top war, wie man das von ihm kannte, dass auf ihn Verlass ist und dass er auf dem Weg ist, wirklich weiterhin einer der Top-Torhüter der Bundesliga zu sein. Ja, sensationell gehalten in Elva, kann man ja nicht anders sagen. Das war ja. Super. Ja. Hat er gut gehalten in diesem durchaus sandigen Strafraum da. Das war ja alles schwer zu sehen. Beachvolleyball. So in etwa. Dann brauchst du hinten endlich mal die Stabilität, ob Josh Gilabogi jetzt derjenige ist, der da zum Leuchtturm wird, da hinten zum Stabilisator, bin ich gespannt, weil er ja schon auch ganz klar sagt, am besten bin ich als Sechser. Das ist auch schon wieder zumindest so ein gewisses Wagnis, aber vielleicht tut sich ja da auch noch was. Und dann haben wir die Achse über Arnold, vielleicht Memedi, Weghorst und dann, wenn das stabil ist, dann müssen einfach auch Spieler wie Brekalo und vor allen Dingen, und da bin ich auch sehr gespannt drauf, Jérôme Roussillon, deutliche Schippen drauflegen. Und also was man mit Roussillon, was für einen genialen Spieler man da mehr oder weniger verloren hat im letzten Jahr, da bin ich gespannt, ob da Trainer und Spieler so zueinander finden, dass der wieder das zeigen kann, was er ja bekanntermaßen in ihm steckt. Gibt es da atmosphärische Spannungen, wenn du das so sagst? Oder ist das eher zwischen ihm und dem Trainer glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Der ist ein so gemütlicher. Der Trainer hat es natürlich, es fing an mit der Dreierkette und Jeromes neue Rolle. Damit hat er sich offensichtlich nicht wohl gefühlt und hat dann aber auch den Bogen nicht mehr gekriegt, als er dann wieder in seiner angestammten Position gespielt hat. Zumindest haben sie noch nicht so jetzt zusammengearbeitet, dass es erfolgreich wird. Woran das jetzt liegt, das können nur die beiden erklären. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es bei den beiden atmosphärische Störungen gab oder so. Dafür ist, glaube ich, Jérôme auch ein viel zu freundlicher Zeitgenosse dann irgendwie, um da dann auch mal auf den Putz zu hauen, wenn ihm irgendwas nicht passte. Dann schau doch abschließend nochmal in die Glaskugel. Ausblick Saison, VfL Wolfsburg. Internationale Plätze sind wieder das Ziel mit der Dreifachbelastung im Kreuz. Wie siehst du es? Was glaubst du? Was kann der VfL leisten in dieser Saison? Also wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Man weiß nicht, was die Mannschaften noch machen, was der VfL noch macht. Ich glaube, wie gesagt, die verstärken sich noch. Und dann bin ich eigentlich schon überzeugt, dass sie definitiv wieder in dem Bereich mitspielen, wo sie jetzt die letzten zwei Jahre standen. Wenn es optimal läuft und oben ein Club wie Leverkusen, der ordentlich verloren hat, vielleicht ein bisschen nachlässt, kann man vielleicht da auch mal einen runterziehen, wenngleich das sehr, sehr schwer wird. Also diese Kluft zu den Clubs nach oben ist schon gewaltig. Wenn es schlecht läuft, dümpelst du irgendwo im Mittelfeld rum, aber dafür sollte eigentlich dann die Qualität im Kader zu gut sein, um mit Mannschaften da wie Freiburg, Augsburg und so dann in einem Bereich zu sein. Also da müssten sie sich drüber setzen. Ich glaube, die werden wieder um die Europa League mitspielen und ob das jetzt dann die ganz große Euphorie auslöst, das musst du dann als VfL-Fan sagen. Ich werde es auf alle Fälle beobachten und begleiten. Das war Thomas Hiete vom Kicker Sportmagazin, mit dem ich einmal die aktuelle Lage beim VfL besprochen habe vor dem anstehenden Bundesliga-Auftakt gegen Leverkusen. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich danke auch. Kurzpassspiel. Ja, kuriose Szene da im DFB-Pokal zwischen Dresden und Hamburg. Da gab es ja nach Schlusspfiff die Situation, dass der Spieler Leisner vom HSV da mal eben in die Kurve marschiert ist, um da einem Fan Bescheid zu stoßen, der ihn da oder auch die Familie beleidigt hat. Also ich verstehe die Aufregung nicht so richtig, weil der Leisner hat doch dem Dresden-Fan nur so geantwortet, wie er es versteht, nämlich er hat eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen. Uli Hoeneß hat ja den Berater von David Alaba, den Kollegen Pini Zahavi, ist so ein israelischer Spielervermittler, als geldgierigen Piranha bezeichnet, weil der da den Preis hochgetrieben hat für Alaba oder da entsprechendes Gehalt verhandeln möchte. Die Frage, die ich mir stelle, wie wird man eigentlich geldgieriger Piranha? In Israel muss man wahrscheinlich dafür Spielervermittler sein. Und in Deutschland ist vielleicht die beste Voraussetzung, wenn man mal Präsident des FC Bayern München war. Die Nationalmannschaft hat ja neulich auch gespielt in der Nations League. Der eine oder andere wird es vielleicht doch mitbekommen haben. War ja sportlich nicht so der Bringer. Aber immerhin gab es auch einen kleinen Skandal, weil die Mannschaft von Stuttgart nach Basel geflogen ist. Eine sehr, sehr kurze Strecke. Gab es dann Ärger von wegen ja, Umwelt- und Klimaschutz und so weiter und so fort. Der DFB hat sich das sehr zu Herzen genommen. Gesagt, ja, im Flugzeug werden wir so eine Strecke nicht mehr absolvieren. Ab sofort fliegen wir die gesamte Mannschaft einzeln im Hubschrauber ein. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, und da freue ich mich sehr, dass er mal wieder zu Gast ist, spiele ich mit meinem Pendant von Bayern 0 für Leverkusen sozusagen. Er macht da den Podcast Werkskantine und ist ansonsten auch sehr umtriebig unterwegs als Podcaster, und das ist der Kevin Scheuren. Grüß dich. Hallo Lars. Ja Mensch Kevin, wir beide mal wieder zusammen und dann reden wir auch noch über Fußball. Fangen wir mal ganz aktuell an. Bayer im Pokal, ungefährdet, was habt ihr, 6-0, 7-0 oder was? 7. Ja, 7, bitte. 7-0, ja genau. Oberneuland haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Das war auch eine relativ eindeutige Angelegenheit. Ist es ein Gradmesser für euch gewesen, beziehungsweise wie ist denn die Form bei Bayer im Moment? Naja, wir hatten ja ein Testspiel nur gegen Anderlecht, das war 1-1. Dann jetzt dieses Pokalspiel, von dem Peter Bosch gesagt hat, hat 45 Minuten, und das war nicht mal eine Halbzeit, sondern 30 in der ersten und 15 in der zweiten Halbzeit richtig gut waren. Der Rest war nachlässig und hat ihm nicht gefallen, und da würde ich tatsächlich sogar zustimmen. Also hat man sehr viele Chancen liegen lassen, aber aus diesem Spiel kannst du jetzt nicht wirklich sagen, dass du eine Frühform erkennen kannst. Also da stimme ich Peter Bosch total zu, dass er sagt, das können wir vielleicht dann nach dem Spiel gegen euch sagen, wie so die Form ist. Ich glaube persönlich, dass sie ganz gut ist. Ich glaube, dass die Mannschaft diese Abgänge von Kai Havertz und Kevin Volland gut verkraften wird. Und ich freue mich darauf, dass es jetzt losgeht. Also ich hätte es nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja jetzt gar nicht so lange her, dass wir in der Europa League da dieses Finalturnier zumindest angespielt haben mal. Trotzdem freue ich mich jetzt drauf. Ich bin sehr gespannt, was diese Mannschaft erreichen kann in dieser Saison. Das vertiefen wir gleich noch, weil das natürlich ganz, ganz viele Fußballfans umtreibt. Je nachdem, wie freut man sich denn jetzt auf so eine Saison? Bei dir höre ich schon mal raus, das ist so, aber gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein. Wollte natürlich auf das Thema, was in der, ja, in der Sommerpause bei euch sehr beherrschend war. Geht er nun, geht er nicht? Wann geht er, der Kollege Havertz, für, was ich, 350 Milliarden Taler, die er da irgendwie noch aufgerufen hat? Ist der Abgang aufzufangen für euch, oder ist das halt jetzt so ein Ding, wo du sagst, ja, ist halt so, kann man eh nicht ändern? So eine Mischung aus beidem. Es ist so, man kann es nicht ändern, und das war allen, glaube ich, klar. Es ging halt wirklich nur darum, ob Chelsea bereit ist, ein 100-Millionen-Paket zu schnüren. Das haben sie dann am Ende gemacht. Und ich bin auch sehr froh, dass man als Verein da hart geblieben ist. Also ich glaube auch sogar, wenn das nicht passiert wäre, wäre der Spieler vielleicht sogar nicht gegangen. Ich glaube, man hätte es auch darauf ankommen lassen, ihn dann zu halten und ablösefrei gehen zu lassen. Aber so ist es umso besser. Ob die Mannschaft das auffangen kann, das wird sich zeigen. Also jetzt können sich andere Spieler in diese Rolle spielen. Ich schaue da so auf Nadim Amiri und Kerim Demirbay, die gerade in diesem offensiven Mittelfeld, glaube ich, jede Menge dann vielleicht ein bisschen freier sogar noch spielen können. Also es ist ein Riesenrisiko natürlich, was sehr viel von Kai abhing, aber es ist auch eine Chance jetzt für andere Spieler, sich da ein bisschen frei zu spielen oder in den Fokus zu spielen. Deswegen bin ich selber sehr gespannt drauf und kann eigentlich nur hoffen, dass man diesen Abgang gut verkraften wird. Aber ich gehe davon aus. Das wollte ich fragen. Amiri ja auch geglänzt als mehrfacher Torschütze da im Pokal. Ist er derjenige, der als erstes da auch in Frage kommt und dann auch letztendlich, weswegen der Verein gesagt hat, das können wir intern auch auffangen, weil 1:1 Verpflichtung, eine Neuverpflichtung habt ihr noch nicht gemacht für Havertz, ne? Nein, haben wir nicht. Und ich weiß auch nicht, ob eine kommen wird. Es gibt so ein paar Spieler, die noch im Gespräch sind, aber ob die umsetzbar sind, weil man eben nur Europa League spielt und nicht Champions League, was man dann schon merkt, auch als Bayer Leverkusen, dass da andere Vereine sind, die ein bisschen attraktiver sind für den anderen Spieler, auch vom Wettbewerb her. Hoffe ich schon, dass Nadim Amiri, der eine durchwachsene erste Saison in Leverkusen hatte, jetzt in seiner zweiten, nach diesem Jahr Eingewöhnungsphase, jetzt in einer freieren Position vielleicht, sogar richtig glänzen kann. Wie dieser Doppelpack Amiri, Demirbay, der letztes Jahr aus Hoffenheim gekommen ist, mit sehr viel Vorschusslorbeeren, sehr viel Geld, muss man ja auch sagen. Da ist sehr viel Geld für die beiden geflossen, vor allem eben für Kerem Demirbay. Von denen erwarte ich ein Stück weit auch, dass sie jetzt diese Position nicht nur jetzt auf dem Spielfeld, sondern auch generell als Aktivposten, als Kreativposten übernehmen. Und ich finde, Nadim hat das richtig gut gemacht im Pokalspiel. Kerem Demirbay wirkte ein bisschen unzufrieden. Hat man ihm auch bis zum Schluss angemerkt, auch nach dem Spiel. Er war, glaube ich, nicht so ganz einverstanden mit seiner Leistung. Aber genau das braucht man ja. Spieler, die dann auch mal nicht einverstanden sind mit der Leistung und dann vielleicht im nächsten Spiel dann ja, gegen euch oder gegen wen das auch immer ist später, zu besserer Leistung finden. Bisschen anders ist es ja, was den Fall Kevin Volland angeht. Er hat dann auch nochmal so ein bisschen, nachgetreten, weiß ich nicht, aber hat noch ein paar deutliche Worte Richtung Leverkusen aus seinem Abgang nach Monaco gefunden. Da habt ihr ja sofort zugeschlagen, in Anführungsstrichen, und den Kollegen Schick verpflichtet. Wie passt das zusammen? Ist das 1:1? Ich gehe mal davon aus, ja, ne? Das ist 1:1 und das passt sehr gut. Es ist so ein Stürmer, wie ich ihn mir gewünscht habe. Groß, spielstark, abschlussstark, kopfballstark, Übersicht. Kann Ball halten, kann Ball verteilen, kann aber eben auch einen Ball abschließen. Hat er direkt ein Tor gemacht, da wo ein Stürmer stehen muss. Klar, hat auch einen nicht gemacht, wo man sagen kann, den muss ein Stürmer dann machen. Ist, finde ich, eine Steigerung zu Kevin Volland. Der hatte tolle Jahre in Leverkusen. Man muss aber fairerweise sagen, dass der, wenn man wirklich qualitativ was erreichen will, also im Sinne von Titelgewinn, ob das jetzt ein internationaler Titel, nationaler Titel ist, was auch immer, dann reicht das nicht. Ja? Und dann haben sie, glaube ich, für alle Seiten eine gute Lösung gefunden. Klar, es ist doof, es ist enttäuschend, dass der Junge gegangen ist, aber es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Und ich glaube, mit Patrick Schick haben wir da den Spieler, der gerade im Sturmzentrum sich vielleicht mit Alario abwechseln kann, wenn Alario denn bleibt, aber auf jeden Fall eine qualitativ hochwertige Verstärkung ist, über die ich mich sehr freue. Ist natürlich auch dann interessant bzw. schwierig im September zu sagen, das war's jetzt, aber glaubst du, tut sich noch was in dieser Transferperiode? Ja, ich glaube, da tut sich noch was, sowohl bei den Abgängen als auch bei den Zugängen. Ich glaube, bei ganz vielen Vereinen wird das bis ganz, ganz spät, ich weiß gar nicht, wie lange die Transferphase geht insgesamt, 31.09. oder Oktober. Ja, guck, da ist noch so viel Zeit. Also ich glaube, das könnte für einige Vereine ganz, ganz lange dauern, bis da die letzten Entscheidungen fallen. Und ich glaube, so ist das auch bei uns. Also irgendwas wird noch passieren. Peter Bosz, nach wie vor weiterhin Trainer in Leverkusen. Für viele war es ja auch überraschend, dass er das sozusagen weiter fortsetzen darf. Jedenfalls, wenn man so von außen drauf guckt, weil gehörte jedenfalls für mich immer so ein bisschen auch zu den Trainern, die immer so ein bisschen, umstritten waren und auch nach seiner Zeit in Dortmund, dann als er bei euch angeheuert hat. Ist er angekommen in Leverkusen insgesamt? Hat er seine Spielidee bei euch ja implementieren können? Ja, absolut. Ich bin großer Fan von ihm. Ich lasse da nichts drauf kommen. Auch wenn ich selber ein bisschen kritisch war, muss ich zugeben, in der letzten Saison teilweise. Was aber auch für ihn, glaube ich, okay ist. Ich glaube, es ist okay für ihn, wenn auch mal kritisiert wird, weil es ein Wille ist, das zu verbessern. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es so destruktiv ist wie mit Roger Schmidt gegen Ende und Leute, die damals das Bully-Special gehört haben, zum Beispiel auf meinsportpodcast.de, die wissen, dass ich da nie ein gutes Haar an ihm gelassen habe, auch hier nicht. Bei Peter Bosz, man lässt ihn ja jetzt sowohl sein Trainerteam ausbauen, also ist er jetzt mit Rob Maas, ehemaliger Bundesligaspieler von Hertha BSC zum Beispiel, ist ja noch ein ehemaliger Co-Trainer von ihm gekommen. Es ist Xaver Zembrot ist nach Leipzig gegangen, das heißt, er baut sich sein Team auf, ebenso wie die Mannschaft. Ich glaube, dass Patrick Schick auch definitiv ein Spieler war, den er schon letzte Saison haben wollte, da ist er nach Leipzig gegangen, da konnte man sich nicht darauf einigen, dass er nach Leverkusen kommt, war aber auch schon im Gespräch, jetzt ist er gekommen. Und auch sonst, ich glaube auch der Volland-Abgang war einer, den er mit lanciert hat, weil er weiß, dass für seine Spielidee einer wie Volland eben nicht passt. Dieses schnelle, aggressive Spiel nach vorne, auch im Tempo-Gegenstoß. Im Gegenpressing war Volland schon richtig gut, aber dann, wenn es wirklich schnell nach vorne gehen musste, da hast du dann manchmal auch gemerkt, na, Tempodefizite, da ist ein Schick natürlich mit seiner Physis ein ganz anderer Spieler. Und der ist nicht nur angekommen, Peter Bosz. Ich glaube, das könnte ein Trainer sein, der auf ganz lange Zeit in Leverkusen, außer natürlich jetzt der holländische Fußballverein klopft mal an und sucht einen Nationaltrainer. Ach, so hoch schon? Ah, okay. Mhm. Er wird das gerne machen und er ist zumindest, was man gelesen hat in niederländischen Medien, einer der Wunschkandidaten vom Verband. Ja? Und das kann ich auch verstehen. Also seine Spielidee ist in Holland sehr beliebt aus Amsterdamer Zeiten. Ich glaube, seine Dortmunder Zeit hat man da einfach auch mal ignoriert und sollte man auch ignorieren. Das war einfach eine Nummer zu hoch für ihn. Und ich finde, Leverkusen ist eine tolle Adresse für ihn, für uns. Und ich hoffe, dass er noch sehr, sehr lange bei uns bleibt. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ja, der Spielstil gefällt jetzt so mir als neutralem Beobachter da Richtung Leverkusen auch durchaus. Das gefällt vor allen Dingen, weil wir da immer besser mit zurechtgekommen sind, wie bei dem grandiosen Auswärtssieg zum Ende der Saison, was ja mit das überzeugendste Spiel gewesen ist, was der VfL, glaube ich, abgeliefert hat in dieser Saison, trotz Corona, trotz allem. Ich glaube, das war auch ein Stück weit überraschend für euch, dass da eine Mannschaft euch da mal so beherrscht hat, weil das war eigentlich in der Form, bis auf Bayern jetzt mal, fällt mir jetzt keine Truppe ein, die das mal so geschafft hat. Ja, und ich glaube, dass da viele Faktoren zusammenkamen. Eben erstmal, dass ihr da sehr, sehr aggressiv gespielt habt und Oliver Glasner da hervorragendes Gegenstück zu dem gemacht hat, was Peter Bosz wollte. Und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt in Leverkusen echt ein Kopfproblem schon da war, weil man ja sehr gut da aus dieser Corona-Pause gekommen ist und man sich ja auch berechtigte Hoffnung gemacht hat, direkt in die Champions League einzuziehen und man ja vor der Corona-Phase mit, wie ich finde, neben den Bayern die stärkste Mannschaft in Deutschland war. Und es kam uns gar nicht, dass diese Pause kam, hat man dann später auch gemerkt. Und dann hat man in Gladbach gewonnen und dann dachte man, okay, jetzt läuft es schon. Bremen hat man, glaube ich, auch gewonnen und dann kamt ihr, glaube ich. Ja, und dann hat man die Quittung bekommen, vielleicht auch für ein bisschen Nachlässigkeit, ein bisschen laissez-faire Herangehensweise. Und das war ein hervorragendes Spiel von euch. Also das habt ihr verdient gewonnen und so muss man gegen Leverkusen spielen. Hoffe nicht am Sonntag. Ja, ich denke auch nicht, dass sich das so wiederholen werden wird oder wiederholen lässt einfach so. Aber kommen wir noch einmal jetzt auch zum Ende hin nochmal zur Frage, weil du vorhin auch ganz selbstbewusst, ist ja nicht ganz normal in Leverkusen von Titeln zu reden, sagen wir es mal so, Ziele und Ambitionen für diese Saison. Also gehe ich von aus, Champions League mit den Bemühungen und dem Geld, was ihr jetzt auch im Kreuz habt, muss schon sein, ne? In der Liga muss man unter die ersten vier kommen. In der Europa League muss man mindestens ins Viertelfinale kommen. Und im DFB-Pokal möchte ich wieder ins Finale. Ist das auch nicht nur Kevin Scheuren, der da spricht, sondern auch Konsens im Verein? Weil, wie gesagt, normalerweise tun sich ja Vereine immer ein bisschen schwer mit so Knall. Also außer Bayern sagt, wir werden immer Meister und so. Aber selbst Dortmund tut sich ja immer schwer mit klaren Zielen. Ist das bei euch so klar mit Champions League-Platz und Europa League weit vorne? Also, Entschuldigung. Vergangenen Samstag gab es den digitalen Kickoff bei uns auf dem YouTube-Kanal und Facebook und wo auch immer. Und da war Fernando Caro zu Gast, aber auch Simon Rolfes. Die haben genau dasselbe eigentlich gesagt. Also die haben die Europa League jetzt nicht so aktiv benannt, wie ich es getan habe. Aber der Champions-League-Platz in der Liga und das Pokalfinale in Berlin waren zwei klare Ziele. Und Fernando Caro hat auch gesagt, wir wollen den Titel holen. Und ja, da gibt es zumindest den im DFB-Pokal, wo ich sage, den kannst du dann mal holen. Wenn du Glück hast, spielst du halt nicht gegen die Bayern im Finale oder spielst es dann halt besser. Aber das bin tatsächlich nicht nur ich und das finde ich gut. Das zeigt, dass man aus der vergangenen Saison was mitgenommen hat, wo man dann drauf aufbauen kann. Und klar, damit kannst du auf die Nase fliegen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, wir wollen deutscher Meister werden und dann klappt das nicht. Also wir reden hier immer noch von den ersten vier in der Liga, wovon der vierte Platz ja auch noch für die Champions League berechtigt, ne? Wolfsburg und Leverkusen ja immer so ein bisschen ja, Brüder im Geist, hätte jetzt was gesagt, der entsprechenden Werksclub-Vergangenheit. Bei Wolfsburg ist es so, dass insbesondere trotz der ja, passablen sportlichen Ergebnisse Jörg Schmadtke formuliert hat, ihm fehlt so die Euphorie rund um den Verein. Jetzt kann ich mich erinnern, dass bei euch, auch so was das Thema Zuschauerzuspruch und so weiter angeht, gerade auch auf internationaler Ebene, dass da jetzt auch nicht massivst Euphorie geherrscht hat. Was macht denn der Verein auf eurer Seite, um das ein bisschen zu steigern, um auch, sag ich mal, den Wert von Bayer 04 auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein bisschen zu steigern? Gibt es da was, was die machen oder sagen die, okay, wenn wir Champions League spielen, dann kommt das schon alles? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, die beiden Fälle zu vergleichen, Wolfsburg und Leverkusen, weil ja, es sind beides Werksvereine, aber die Begebenheiten sind in der Tat grundverschieden. Also du hast es ja selber gemerkt in deiner Zeit, als du in Köln gelebt hast, da ist das Einzugsgebiet anderer Vereine natürlich riesig. Da balgst du dich um jeden Zuschauer. Und Bayer Leverkusen ist grundsätzlich mal ein Club für Familien. Ja? Ist der VfL ja auch, muss man fairerweise sagen. Es waren auch immer sehr viele Familien am Wochenende und das finde ich auch total schön. Sieht natürlich nach außen hin ein bisschen komisch aus, ne? Wenn dann in der Europa League um 21 Uhr eben das Stadion halb leer ist. Was man aber auch bedenken muss, ist, dass viele Leverkusen-Fans gar nicht aus der Stadt kommen, sondern einen durchschnittlichen Anfahrtsweg von, sagen wir mal, 45 Minuten bis einer Stunde haben nach Leverkusen. Man rechnet das mal auf mit einer Familie. Der Vater muss am nächsten Tag arbeiten, die Kinder müssen am nächsten Tag in die Schule, spielt um 21 Uhr. Kannst du selber ausrechnen, wann das Spiel vorbei ist. Ihr erlebt das ja selber. Ja, ja, das kommt uns bekannt vor durchaus. Ja. Bei uns so, kommt auch die Schicht noch mit dazu, die Spät- und die Nacht. Genau. Und da kannst du halt nicht viel machen. Also da kannst du als Verein noch so sehr buhlen und sagen, hier, wir machen noch ein Angebot und noch ein Angebot. Champions League ist durchaus attraktiver. Und da muss man aber trotzdem sagen, gegen Juventus ist die Bude voll. Wenn es dann Lokomotive Moskau ist, sieht es dann schon auch ein bisschen anders aus. Also, woran liegt das bei euch? Also bei uns weiß ich, woran es liegt oder habt eine Vermutung, nur woran liegt es bei euch? Es liegt einerseits an so hohen Ticketpreisen, würde ich schon sagen. Also gerade für diese Wochenspiele, klar, du willst natürlich das Geld machen, wenn der Champions League kannst du es machen. Und eben, wie gesagt, mit den Anstoßzeiten, die nicht kompatibel sind mit dem, was in und um Leverkusen passiert. Ne? Weil du musst natürlich immer berechnen, das A3-Kreuz Leverkusen ist Richtung Feierabend kein Zuckerschlecken. So, dann kommst du erst ganz spät voran. Den Stress machen sich manche einfach nicht. Und ja, ich glaube, diese zwei Faktoren sind da die Hauptfaktoren. Welche sind es denn bei euch? Auch da gibt es einiges. Also insbesondere, was das Thema Identifikation angeht, wird da sehr, sehr hoch gehangen. Gab es ja jetzt auch eine Studie, die der Verein in Auftrag gegeben hat, wo es dann darum ging zu erfahren, wo da vielleicht auch so noch Beweggründe sind und auch wie man letztendlich auch noch mehr Zuschauer ziehen kann. Also man hat eine sehr, sehr große Anzahl auch von, ich sag mal, potenziellen Fans ausgemacht, von potenziellen Fans, die dann auch aber auch nur mal kommen, wenn sie der Meinung sind, ja, es kommt nicht im Fernsehen, es gibt ja, ich sag mal, bessere Alternativen in Anführungsstrichen der Freizeitgestaltung. Das ist ein größeres Problem, unter anderem auch in Wolfsburg. Und da muss man ran oder will man auch ran. Okay, das ergibt Sinn. Also das ist ja ein Stück weit vielleicht auch so in Leverkusen. Für viele ist Leverkusen halt so ein gern genommener Zweitverein. Also es gibt halt ja, die hinterm Tor stehen. Dann gibt es die in den verschiedenen Blöcken ihre Dauerkarten haben. Und dann gibt es halt die Tageskarten. Und da kann ich vielleicht das Stück Identifikation auch mitgehen. Also man hat in Leverkusen viel getan innerhalb der Stadt, auch vor dem Pokalfinale, muss man sagen. Man hat zum Beispiel den Wasserturm in Schwarz-Rot gehüllt. Man hat versucht, viel zu mobilisieren. Man hat, glaube ich, jedem Leverkusener Bürger so einen Pokal, oder Leverkusener Bürger nicht, aber einigen so ein Pokalpaket geschnürt mit Fähnchen für das Auto und für die Fenster. Und man wollte, glaube ich, was bewegen. Und der Bürgermeister, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch Bürgermeister ist oder nicht, der hat das auch mitgefahren. Das hat der Verein mit der Stadt gemeinsam gemacht. Das sind vielleicht Sachen, die man machen musste mal, weil man eben immer im Schatten von Köln, Gladbach und Co. steht oder stand. Obwohl es eigentlich irre ist, weil in Leverkusen so viel passiert ist über die letzten Jahrzehnte. Also wir feiern ja in 2 Jahren diese 20 Jahre Vizekusen. Ist schon komisch irgendwie, aber irgendwie auch die Entwicklung, die der Verein genommen hat. Ja? Also das ist ja ein schleichender Prozess gewesen, dass man da an Attraktivität verloren hat, während so ein Verein wie Borussia Mönchengladbach, der eigentlich im Niemandsland war, jetzt plötzlich wieder die dritte, vierte Luft bekommen hat. Ist schwierig, müssen wir mit leben. Und ich glaube, jemand, der wirklich Leverkusen-Fan ist, ähnlich geht es ja auch mit den echten und Hardcore-VfL-Fans, die scheißen da ein Stück weit drauf. Ja, und die kommen trotzdem zu den Spielen, wenn man denn ins Stadion darf. Ja, ich sehe, wir haben doch ein bisschen mehr gemeinsam in Leverkusen und Wolfsburg, als du vorhin zugestehen wolltest, weil diese Thematik, die du aufgezählt hast, insbesondere was hier Eintracht Braunschweig oder auch Magdeburg oder auch Hannover angeht, da wird auch eine Menge weggezogen, man glaubt es immer gar nicht. Also gerade Sachsen-Anhalt ist gerne mal, es bleibt tatsächlich eine Grenze. Also da kommt kaum einer rüber, hätte ich jetzt fast gesagt. Insofern, obwohl man da jetzt eigentlich, wenn Bremen runtergegangen wäre, wäre man der einzige Nordklub in der Bundesliga gewesen, darf man auch nicht vergessen. Also insofern ist das schon sehr, sehr interessant, wie dann auch mal die Wahrnehmung ist, auch dann von anderen Vereinen. Lass uns zum Schluss einmal nochmal kommen aufs Spiel am Sonntag. Traust du dich schon einen Tipp? Ja. In Wolfsburg ist immer nicht so einfach zu tippen, aus Leverkusener Sicht. Also da gab es mal Spiele, die waren sehr gut. Dann gab es Spiele, bei denen ich auch war, wo ich mir gesagt habe, ich fahre nie wieder nach Wolfsburg. Ich 3-1 für Leverkusen, einfach aus dem Grund, weil ich hoffe, dass man dieses erste Saisonspiel gewinnt und weil das, glaube ich, auch ganz wichtig wäre für die Mannschaft. Und ich denke und hoffe ein Stück weit, dass man beim VfL das mit der Europa League auch schaffen will. Und da haben wir ja noch einige Spiele, die man so spielen muss in nächster Zeit. Mal gucken, ob man da schon alles in die Waagschale wirft. Ich finde es ja eh spannend, was beim VfL passiert. Von daher würde ich eigentlich tendenziell eher sagen, Vorteil für Leverkusen. Aber ja, ich bleibe beim 3:1 und dann gucken wir mal. Werden wir sehen am kommenden Sonntag. Die Partie werden wir dann auch im Wölfe-Radio Arena Live wieder für euch wie gewohnt übertragen. Ihr habt erstmal schon die Experteneinschätzung gehört, wie der Gegner, wie Bayern 04 Leverkusen, so ein bisschen ungefähr drauf ist. Und das hat uns erzählt Kevin Scheuren. Er ist sozusagen mein Pendant dort in Leverkusen und macht auch den Podcast da, der Werkskantine. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke, aber diesen Podcast habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Ach so, musste man wieder machen. Gut. Ich muss die Kantine mal wieder öffnen. Nein, du hast ja recht. Du hast ja recht. Und du bist nicht der Erste, der das sagt. Und ich glaube. Gut. Weißt ja, wie es ist. Ne? Also, wenn man sowas mal gemacht hat, dann. Ja. Also, Obama wird auch immer Präsident bleiben. Ja, also. Ja, danke. Insofern bist du jetzt halt erst. Bist ja dann immer der Gebrandmarkt, in Anführungsstrichen, was diesen Podcast angeht. Hat mich sehr gefreut, war wieder sehr unterhaltsam mit dir. Fand ich auch. Und ja, ich sag mal, dann spätestens hoffentlich dann zum Rückspiel. Sehr gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Unterhalten sich drei Eintracht Braunschweig-Fans, sagt der eine, also meine Freundin, die hat mir ein Buch geschenkt und dabei kann ich gar nicht lesen, sagt der zweite Eintracht Braunschweig-Fan. Ja, meine Freundin, die hat mir ein Schreibset geschenkt, aber da kann ich auch gar nicht schreiben. Und sagt der dritte, ja, meine Freundin, die hat mir einen Deo-Roller geschenkt, aber ich habe doch gar keinen Führerschein. Fan-Infos. Ja, Sonntag geht's los mit dem Heimspiel gegen Leverkusen. Leider nur mit 500 Fans im Stadion. Drumherum wird sich meines Wissens oder Stand der Aufzeichnung hier des Wölferadios auch da nicht so viel dran tun. Also es wird da auch nicht viel geöffnet haben aus meiner Sicht. Fanstände unter anderem bei La Familia bleiben zu. Auch aus meiner Sicht der Fansaal bleibt weiterhin geschlossen, so muss es heißen. Also drumherum am Stadion wird wahrscheinlich nicht viel möglich sein. Anders sieht es so ein bisschen aus in Gaststätten. Ich habe hier noch was zugeschickt bekommen, dass wer Public Viewing gerne machen möchte und in der Nähe von Wegenstedt wohnt, da ja, laden die grenzenlosen Wolfsburger ein ab 17:30 und das ganze Spiel dann wird dort auf Großleinwand übertragen in der Gaststätte zur Deutschen Eiche. In Wolfsburg, meines Wissens, glaube ich, wird auch Public Viewing möglich sein am Lagberg in der dortigen Gaststätte. Das war ja auch schon während der Geisterspiele so. Und ja, wer mag und nicht ins Stadion kommen kann, aufgrund der ganzen Geschichte, weil er da auch nicht bedacht worden ist oder kein Glück hatte bei der Auslosung, der hat dann vielleicht die Möglichkeit, mit anderen VfL-Fans bei diesen Locations dann zu gucken. Wenn ihr noch weitere Locations wisst, schickt mir das gerne immer, lenny@lennynero.de, damit ich da auch drauf hinweisen kann. Denn ja, das Fußballvergnügen während der Corona-Zeit und dem VfL, das möchten ja vielleicht dann doch einige dann doch sich nicht nehmen lassen und dann zumindest mit anderen gemeinsam schauen. Das verkündige ich dann gerne auch hier im Wölferadio. Darauf hingewiesen sei, dass unsere U23-Wölfe heute Abend schon den HSC Hannover im AOK-Stadion empfangen. Da aber nochmal der Hinweis, das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also weil es da ja doch immer ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen gibt oder man jetzt gar nicht mehr weiß, woran man ist, die Partie heute 19 Uhr der U23, dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit braucht man also nicht hinzukommen. Im Gespräch mit Kevin Scheuren hatte ich es eben schon angedeutet. Wölferadio Arena Live geht auch in der kommenden Saison weiter. Und das freut uns natürlich sehr, dass uns der VfL da die Gelegenheit gibt, weiter von den Spielen zu berichten, durch die grün-weiße Brille mit der ja, nötigen Emotionalität, die ja auch in einem halbleeren Stadion oder in einem fast leeren Stadion dann ja vielleicht nicht immer so gegeben sein kann. Aber wir geben uns trotzdem größte Mühe. Jan und ich werden am Sonntag im Stadion vor Ort sein und aus dem Stadion berichten können, auch wenn ihr leider nicht mit dabei sein könnt. Wir versuchen euch das so bestmöglich, wie es geht, rüberzubringen. Wölferadio.de, immer eine Viertelstunde vor den Spielen, vor dem Anpfiff, werden wir mit Wölferadio Arena Live dann ja, im Livestream ja, hörbar sein und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei, denn ja, viele Alternativen gibt es ja leider nicht, wenn man da nicht selber ins Stadion gehen kann, da mit dabei zu sein und das Ganze dann auch aus Fansicht, von Fans für Fans dann auch kommentiert zu bekommen. Also freuen uns darauf, wenn ihr mit dabei seid bei Wölferadio Arena Live am Sonntag. Der VfL Podcast. Und damit ist die erste reguläre Folge der Saison 2020-2021 auch schon wieder Geschichte hier im Wölferadio. Schön, dass ihr mit dabei wart, beziehungsweise dass ihr eingeschaltet habt, euch das runtergeladen habt. Wie auch immer, werden natürlich auch versuchen, das in den kommenden Wochen und über die Saison begleitend weiterhin so hinzubekommen. Schreibt mir gerne, wie ihr es gefunden habt, was ihr auch noch für Ideen und Anregungen habt. Ich habe ja eine Umfrage gestartet gehabt, wie immer zum Ende einer Saison. Und die ist wieder sehr, sehr positiv ausgefallen für das Wölferadio. Und da freue ich mich und bedanke mich auch bei allen Teilnehmern und bei allen Hörern, die das offensichtlich sehr, sehr positiv bewerten, was hier so Woche für Woche im Wölferradio passiert. Wer mag, da sich die Zahlen nochmal anzugucken, gibt es auch einen kleinen Film dazu, entweder bei der Facebook-Seite oder im Wolfsblog. Da kann man sich das gerne nochmal anschauen, was da denn ihr tatsächlich auch abgestimmt habt und wie eure Meinung ist zu dem Format hier Wölferradio, aber auch Wölferradio Arena Live. Ja, das soll es soweit gewesen sein und dann hoffen wir mal jetzt auf einen guten Saisonstart, trotz der Umstände, der widrigen Umstände, und dass der VfL ja erfolgreich und gut reinkommt in die kommende Saison. Und dann hören wir uns hoffentlich dann nächste Woche wieder mit dem geglückten Start hoffentlich. Und ihr wisst ja, was ich mal sage. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. VfL.